dass Facebook allmählich die Weltherrschaft übernimmt. Das scheint mir zumindest so, wird irgendwie immer deutlicher, zumindest die virtuelle Weltherrschaft. Klar, dass der Social-Network-Gigant auch ein Stück vom Smartphone-Kuchen abhaben will. Nur wie genau das aussehen sollte, das war bisher nicht ganz klar. Gestern wurde es nun vorgestellt, was es Tolles Neues von Facebook für Smartphones gibt. Mir ist jetzt Jürgen Kuri vom CT-Magazin zugeschaltet. Jürgen, was ist es denn jetzt Tolles? Ist ja kein Smartphone geworden. Es ist kein Smartphone geworden. Das hat natürlich auch eine gewisse Logik, wenn man versucht, mit Software einfach alle Smartphones zu übernehmen, statt ein eigenes Smartphone zu bauen, das dann nur einzelne Leute kaufen. Facebook hat etwas vorgestellt, das sie selber Facebook Home nennen und unter dem Motto Menschen statt Apps irgendwie populär machen wollen. Es bedeutet letztlich nichts anderes, als dass sie tatsächlich das Handy übernehmen. Um es mal ganz kurz zu sagen, zumindest ein Handy, das unter Android läuft, dem Google-Betriebssystem, das zum Beispiel Samsung benutzt oder HTC. Die verändern im Prinzip den Startbildschirm, sie kapern den Startbildschirm des Handys. Das heißt, wenn ich das Handy anmache oder im Prinzip die Tastatursperre aufhebe, kriege ich einen sogenannten Coverfeed zu sehen, auf dem die neuesten Nachrichten von Facebook eingeblendet sind. Aber es ist ja, letztlich ist es doch auch nur eine App. Also irgendwie, es sieht dann eben nur anders aus, wenn ich das Telefon aufmache. Es ist im Prinzip eine App. Es ist eine spezielle Möglichkeit, die Android bietet, dass man den sogenannten Launcher austauscht. Der Launcher ist im Prinzip das, was man zu sehen kriegt, wenn man das Smartphone anmacht. Und darüber werden dann Anwendungen gestartet. Facebook tauscht den im Prinzip aus, baut einen eigenen Launcher, der erstmal nur anzeigt, was auf Facebook gerade los ist, was meine Freunde gerade gepostet haben, welche Chat-Messages da sind. Und wenn ich jetzt andere Anwendungen aufrufen will, muss ich erstmal in ein bestimmtes Menü dieses Facebook Home gehen, um dann tatsächlich andere Apps auch starten zu können. Das heißt, erstmal wird das Smartphone tatsächlich zu einem Facebook-Smartphone, weil erstmal ist im Prinzip Facebook die zentrale Stelle, die das ganze Smartphone kontrolliert. Wo liegt denn da jetzt der Vorteil gegenüber der alten App? Na, es ist erstmal vor allem ein Vorteil natürlich für Facebook, weil man ist sonst natürlich gar kein. Prominent auf jedem Android-Smartphone theoretisch präsent, und zwar immer verfügbar, immer im Vordergrund. Selbst wenn ich eine andere Anwendung ausführe, werden über die sogenannten Chatheads, sobald eine Message reinkommt über Facebook, das über die Anwendung drüber gelegt. Das heißt, Facebook ist der eigentliche zentrale Punkt auf meinem Smartphone, und das ist natürlich erstmal ein Vorteil für Facebook, sowohl was die Aufmerksamkeit angeht, als auch das, was natürlich unter Umständen später Werbeeinblendungen angeht. Für den User, der sich natürlich vor allem über Facebook betätigt, über Facebook kommuniziert, Nachrichtenaustausch mit Freunden kommuniziert oder ähnliches, kann es natürlich den Vorteil sein, dass er, wenn er sowieso die ganze Zeit mit Facebook unterwegs ist auf dem Smartphone, dann ist das natürlich etwas einfacher. Sich aber so in den Vordergrund zu drängeln, dürfte viele User dann doch eher etwas skeptisch stimmen, vermute ich mal. Zuckerberg hat bei der Präsentation Folgendes gesagt. Wir wollen kein Telefon herstellen, das nur ein paar Leute benutzen. Ein tolles Gerät würde sich vielleicht 20 Millionen Mal verkaufen. Facebook hat aber mehr als 1 Milliarde Mitglieder. Es wären also nur 2% davon. Wir wollen mehr. Ja, Facebook will immer mehr. Wie stellen Sie sich das vor? Naja, wir wollen mehr, ist fast schon ein Euphemismus. Facebook bzw. Zuckerberg, die wollen alles. Das hat Zuckerberg auch mal so formuliert. Facebook soll im Prinzip für die User das Internet sein. Das heißt, man ist nicht mehr im Internet, sondern man ist in Facebook, egal ob man am Desktop-PC sitzt oder auf dem Smartphone. Und das ist mit Facebook Home so ein Ansatz, um zu versuchen, das zu erreichen. Das hat natürlich noch so seine Krücken. Es funktioniert nur mit Android, weil zum Beispiel das iPhone ermöglicht nicht diesen Startbildschirm, also die App-Starter auszutauschen. Das heißt, da sind sie erstmal noch außen vor, da müssen sie sich was anderes überlegen. Aber mit Android ließe sich damit schon nur mal einen Schritt weiter zur virtuellen Weltherrschaft tatsächlich gehen. Ja genau, Apple, das ist ja auch so ein Punkt. Also das Betriebssystem lässt es ja nicht zu, dass diese App funktioniert. Werden die sich an einen Tisch setzen oder nimmt Facebook das wohl so hin? Das wird noch spannend. Apple ist da bisher sehr restriktiv gewesen. Dann hat jeden Versuche, da irgendwas anders zu machen, machen, sofort unterbunden. Ich glaube nicht, dass sie sich von Facebook die Butter vom Brot nehmen lassen. Da ist Apple doch sehr restriktiv und wird sich auch von Facebook nicht unter Druck setzen lassen. Ich glaube, da muss sich Facebook was anderes überlegen, wie sie tatsächlich auf iOS-Geräten, also iPhone und iPad, da mit ähnlichen Versuchen realisieren können. Das wird noch relativ schwierig. Facebook setzt natürlich erstmal drauf, dass Android ein sehr populäres System ist, dass sie gerade mit Samsung und HTC zwei Partner mit im Boot haben, die auch Handys bauen werden, die direkt mit Facebook Home ausgeliefert werden. Und Android ist ja, wenn man rein von den Stückzahlen abgeht, inzwischen verbreiteter als die Apple-Geräte. Aber Apple ist natürlich immer noch derjenige, der so ein bisschen die Meilensteine in der Branche setzt. Und wenn Facebook da es nicht schafft, da auch mit ähnlichen Funktionen unterzukommen, dann haben sie natürlich weiter ein Problem. Ja. Ganz kurz zum Schluss, wie ist die Meinung zu der neuen App bei euch in der Redaktion? Taugt das was oder ist das Quatsch? Wenn man nur Facebook macht, dann ist es das Ideale. Ansonsten ist es wirklich aufdringlich und nervt eigentlich nur. Herzlichen Dank, Jürgen Kuri vom CT Magazin. Wir haben über die neue Facebook-App gesprochen.